B. Welches Bild passt? Какой рисунок подходит? Dialog 1. Was wollen wir am Wochenende machen? Ich weiß nicht, wie wird das Wetter? Ich mach mal das Radio an. Da kommen um 15 Uhr Nachrichten. Es ist 15 Uhr, SWR 1, Nachrichten. Zunächst das Wetter, weiterhin heiß und trocken. Dialog 2. Guten Tag, ich möchte morgen, also am Freitag, von Mannheim nach Prag fahren. Um wie viel Uhr kann ich da fahren? Wann möchten Sie abfahren? Am Vormittag, wenn es geht, so zwischen 8 und 10 Uhr. Da gibt es 3 Intercities. Um 8.12 Uhr, um 9.31 Uhr und um... Und wie lange ist die Fahrt? Ungefähr 9 Stunden. Mit dem Zug 8.12 Uhr sind Sie um 17.21 Uhr in Prag. Dankeschön. Dialog 3. Weißt du, wann der Mathe-Test ist? Ja, am Mittwoch. Aha, am Morgen? Nein, erst um 13.40 Uhr. Und wie lange haben wir Zeit? Na, fast eine Stunde. Bis 14.30 Uhr. Fast eine Stunde? Das ist aber nicht viel. Dialog 4. Ich muss jetzt gehen. Was? Jetzt schon? Ja, ich habe einen Termin beim Arzt. Hast du nicht noch ein paar Minuten? Nein, der Termin ist um 16.45 Uhr.